Martin Lütscher, Leiter der Schweizerischen Soziologie-Studentengruppe, äußerte am 1. Oktober seine Überzeugung, dass die Armee und das Volk der DVRK im Kampf für den Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete im Bezirk Nordhamgyong ein Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück schaffen werden.